Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich komme gerade wieder aus dem Gym. Heute war Brust, gestern habe ich ja den Leg Day nachgeholt, deswegen war heute jetzt schön Brust. Und es war heiß, sage ich euch. Die Luft stand da drin. Unglaublich. Haben zwar die Türen aufgemacht, aber es zog einfach nicht so richtig ab. Boah, ich habe richtig geschwitzt, aber das ist ja normal beim Sport, das soll ja auch so sein. Und es war gut, also war wirklich ein schönes, intensives Training. Und ja, jetzt bin ich auch froh, dass ich hier im relativ kühlen sitze. Ich habe die Markise, hier ist meine Terrasse zum Garten, habe ich die Markise so ein bisschen runtergemacht, daher kommt auch dieser Rotschimmer. Habe ich aber extra gemacht, weil das hält dann die Sonne so ein bisschen ab. Und dann bleibt es einfach ein paar Grad kühler, sodass es viel entspannter ist. Ja, und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich hier so im Halbkühlen sitze. Ist immer noch warm hier drin und mache jetzt erstmal das Video für euch heute. Und ich habe ein spannendes Thema und dann Kimber wartet gerade auf dem Flur und dann werden wir eine schöne große Runde im Anschluss durch den Wald gehen. Das wird gerade dann stattfinden, wenn ihr das Video gerade seht, denke ich mal. Ja, Männer, das Thema des heutigen Videos ist Finger weg von Single-Müttern. Und ich kann es einfach nur so sagen. Wie die Überschrift jetzt lauten wird, bin ich mir noch gar nicht drüber im Klaren. Aber ihr werdet es ja eh dann, ihr habt es ja schon gesehen. Aber das ist im Wesentlichen die Message, weil ich das, was ich mit Single-Müttern erlebt habe, im Freundeskreis Single-Mütter, die mich klar machen wollten, die Freunde von mir klar gemacht haben, die sich haben schwängern lassen von Freunden von mir und all diese Dinge. Und am Ende des Tages kann ich euch sagen, der Mann ist für die quasi nur eine Ressource. Die sehen den Mann als Ressource, auf den sie Zugriff haben wollen. Wichtig ist denen ihr eigenes Kind und ihre eigenen Interessen. Das ist denen wichtig. Aber der jeweilige Mann ist für die auf jeden Fall nicht so wichtig, wie der Mann glaubt. Und da möchte ich euch mal ein Beispiel geben, was einem bekannten Freund, kann ich nicht sagen, aber Bekannten von mir passiert ist. Der hat jetzt gerade vor ein paar Monaten quasi, nee, nicht vor ein paar Monaten, das ist verrückt, was der gemacht hat. Also ich muss von vorne anfangen. Also er hat eine Single-Mutter kennengelernt von zwei Kindern, von zwei unterschiedlichen Männern und hat ihr noch ein drittes verpasst. Also er ist jetzt der dritte Mann von ihrem dritten Kind, quasi. So. Diese Frau wird er nie wieder los. Und ihr Modell ist quasi, ihr Modell ist Unterhalt. Funktioniert anscheinend gut. Das heißt, sie schnappt sich immer einen neuen Beta-Mann, der keine Red Pill Awareness hat, hüpft ein bisschen auf dem rum und wird schwanger. Das hat sie jetzt das dritte Mal gemacht beim dritten Mann und der zahlt jetzt Unterhalt. Schon seit, das Kind ist noch jung, ich glaube 2, 3 Jahre alt, so lange zahlt er schon Unterhalt. Und was hat er jetzt gemacht? Er wird ja aus Schaden anscheinend nicht klug, hat das nächste Mädchen kennengelernt und hat sie auch wieder geschwängert. Also die hat jetzt, glaube ich, noch keine Kinder, aber er hat sie auch schon wieder geschwängert. Das heißt, der ist noch keine 35 Jahre alt und kommt aus diesem Elend einfach nicht mehr raus. Der wird diese beiden Frauen nie wieder loswerden. Die werden den fertig machen, die werden den manipulieren, die werden den gaslighten, die werden den seine Ressourcen abzwacken, wo sie nur können, sage ich euch. Und deswegen muss er beispielsweise abends regelmäßig Alkohol trinken oder auch andere Substanzen rauchen. Und einfach nur, um diesen Wahnsinn abzuschalten. Also der ist auch völlig, völlig durch den Wind. So, und das ist ja auch kein Wunder, weil diese Frauen lassen ja nicht locker. Die manipulieren und fordern und wollen die Kinder abgeben, fordern seine Zeit, fordern, dass er was bei denen macht, weil er will ja wohl seine Familie nicht im Stich lassen und die Kinder nicht im Stich lassen. Die sind nur am Manipulieren und am Beschämen. Also der kommt aus der Nummer nie, nie, nie wieder raus. Und ich danke dem Herrgott, dass er mir das wirklich erspart hat. Ich hätte auch quasi durch den Schredder gehen können, weil ich es damals nicht besser wusste. Und ich bin irgendwie, sitze jetzt hier und kann euch das alles erzählen. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Das kann man sich nicht im Ansatz vorstellen, wie glücklich und zufrieden ich bin, dass mir das nicht passiert ist. Ja, das ist der eine Fall. Dann kenne ich noch eine andere Single-Mutter beispielsweise. Das ist auch krass. So, die hat eine 17- oder 18-jährige Tochter und hat einen neuen Freund. So. Und dieser neue Freund, die Beziehung ist nicht harmonisch. Die beiden streiten sich immer. Und dann sagt die 17-jährige Tochter oder 18, so um den Dreh, 18 glaube ich jetzt, sagt zu ihrer Mutter: Du, wenn das mit ihm nicht klappt, dann müsst ihr euch halt trennen, sagt die Tochter noch so. Und jetzt sagt die Mutter: Ja, aber wenn ich mich von ihm trenne, dann kann ich mir diese schöne Wohnung hier, die Miete dafür nicht mehr leisten, die der Tochter ja auch sehr gut gefällt. Eine schöne, geräumige, tolle Wohnung. Und wisst ihr, was die Tochter dann sagt? Mit 17 oder 18 schon. Und jetzt haltet euch fest. Ich hoffe, ihr sitzt. Haltet euch schön an der Tischkante fest. Jetzt wird's spannend. Dann sagt sie zu ihrer Mutter, na, aber wenn das so ist, dann müsst ihr es halt nochmal versuchen. Okay, heftig. Also erst sagt sie, wenn es nicht klappt mit euch, müsst ihr euch trennen. Aber wenn es um die Wohnung geht, ja, dann müsst ihr es halt nochmal versuchen. Dann müsst ihr euch halt zusammenraffen. Das ist ihre Message. Das heißt, sie hat schon mit 17 Jahren verstanden, dass der Mann quasi für die Ressourcen da ist. Und dass dann eine harmonische Beziehung quasi eine untergeordnete Rolle spielt. Es geht um Ressourcen. Es geht darum, aus diesem Mann das Maximum an Ressourcen rauszuholen, um diese Wohnung behalten zu können. Um alle Annehmlichkeiten, Urlaube, Wohnungseinrichtungen, Arbeiten, die anfallen, Aufbauen von bescheuerten IKEA-Schränken und so weiter. All das macht dieser Mann. So. Und er weiß gar nicht, dass die Frauen ihn als Ressource sehen. Als, ich habe es hier gerade nicht hier, als Batterie. Als nichts anderes. Und das ist so heftig. Das ist ganz besonders bei Single-Müttern so. Und noch ein drittes Beispiel habe ich für euch. Ich kenne auch noch eine Single-Mutter von zwei Kindern, die ist geschieden. Und also hat sich auch von dem Mann scheiden lassen. Und auch heftig. Dann hat sie einen anderen, älteren Mann. Und da müsst ihr immer aufpassen. Das ist also wirklich, egal in welchem Alter ihr seid, da erzähle ich aber gleich noch was zu. Dann hat sie einen älteren Mann kennengelernt, der war so 55 und der war von ihr sehr angetan, weil sie war so 35. Und der war von ihr wirklich richtig angetan und sie hat ihn auch gegamed. Also sie hat mit ihm gekuschelt und ihm schöne Augen gemacht und die ist hübsch und manipulativ und so weiter. Und hat also wirklich versucht, hat ihm Hoffnung gemacht, weil er auch aus einer verzweifelten Ehe kam. Also der war, glaube ich, auch geschieden und da hatte Hoffnung, dass dieses junge Mädchen wahrhaftig Interesse an ihm hat. So, woran sie aber nur Interesse hatte, war das hier. Weil der war Unternehmer und war sehr, sehr gut gestellt, der hatte richtig Kohle. Und das Einzige, was sie von ihm wollte, war im Wesentlichen Geld. So. Und deswegen hat sie genau erkannt, also das Chamäleon in ihr, diese Jezebel Succubus, hat genau erkannt, sie hat genau dort angedockt, was dieser Mann braucht. Dieser Mann hat sich nach Liebe gesehen. Der wollte einfach Liebe. Der wollte diese 35-jährige Frau, er war 20 Jahre älter ungefähr, und er wollte was Neues, er wollte was Aufrichtiges. Und er wollte auch helfen. Also er war ein richtiger Bluepiller in dem Sinne. Auch aus einer gescheiterten Ehe, konnte nicht um die Ecke denken, dass sie sich ja auch hat scheiden lassen von ihrem Mann. Und wenn sie das einmal gemacht hat und ist da quasi eine Veteranin auf dem Gebiet, wer sagt ihm denn, dass sie das nicht wieder macht? Aber so weit konnte der nicht denken und hat ihr einen nicht unerheblichen Betrag geliehen. Ich glaube 40.000 Euro Cash hat er ihr geliehen auf ihr Versprechen, dass sie das zurückstottert, wie auch immer sie das machen will. Sie ist ein Fass ohne Boden. Also das Geld, was man da reinwirft, kommt nie wieder zurück. Es kommt da nie wieder raus. Es ist weg. Das geht wusch. Das gibt sie für die Kinder aus, für das Auto, für alles, was sie so brauchen. Neuen Pool, für den Garten und so weiter. Dieses Geld ist einfach ein für alle Mal weg. So. Das kann sie nie wieder zurückzahlen. Und das hat sie auch gar nicht vor. Das ist das Erschreckende daran. Und dann hat der Mann irgendwann gemerkt, dass das alles nicht so aufgeht. Und jetzt kommt der Hammer. Ich hatte ja mit der damals auch Kontakt und da hat sie zu mir gesagt, naja, wenn er kuscheln will, haltet euch fest, wenn er kuscheln will, muss er halt auch dafür bezahlen, sagte sie danach zu mir. Also manchmal ist es doch ganz interessant, mit Frauen befreundet zu sein, dann kann man einfach mal hinter diesen Vorhang, wie die denken. Sie hat tatsächlich so gedacht, dass sie kann ihm ja erzählen, leih mir das, aber unterm Strich hat sie schon gedacht, das steht mir zu, das interessiert mich gar nicht. Der wollte mit mir kuscheln, der wollte mich anfassen, das hat er auch gemacht, also muss er auch dafür bezahlen. So, und der Betrag ist wirklich, der Preis, den sie dafür aufruft, ist wirklich gewaltig. So, und am Ende wollte dieser arme Mann, hat gemerkt, okay, jetzt hat sie, was sie will, sie hat die Kohle und dann hat sie sich zurückgezogen, hat ihn quasi auf Eis gelegt. Und irgendwann hat er dann auch gemerkt, wie der Hase läuft. Und irgendwann, 2-3 Jahre später, wollte er wenigstens mal sein Geld wieder. Aber sie hat ihn permanent, ist nicht mehr darauf eingegangen, hat ihn wirklich auflaufen lassen, hat ihn ignoriert, hat seine Anfragen nicht mehr ernst genommen. Es war ja quasi alles egal, weil sie gemerkt hat, okay, da ist eh nichts mehr zu holen. Ich habe einmal geholt, fertig. So, und die hat richtig geholt, die hat richtig rausgeholt aus dem. Und ja, also das sind alles so Lehren und Dinge, die ich im Leben gesehen habe, die mir wirklich sagen, Finger weg, Finger weg, Finger weg, lasst es sein. Das ist mein Rat für euch, ich lasse es sowieso sein. Wenn ihr mir nicht glaubt, wie gesagt, müsst ihr diese Erfahrungen selber machen. Ich hoffe, ihr müsst es nicht selber machen, weil das ist hochgradig grausam, was die durchziehen. Und ja, so habe ich das gesehen. Und auch selbst, ich war quasi live dabei. Dann noch hatte ich noch eine andere Single-Mutter, auch krass. Das war mein Nachbar. Und der hatte auch, er hat ein Kind aus einer gescheiterten Beziehung, eine Tochter, und hat eine neue Single-Mutter kennengelernt, die zwei Kinder hat von zwei Männern, die dann bei ihm mit eingezogen ist. Und die hat ihn sogar in seinen eigenen vier Wänden verprügelt. So, die hat den wirklich verprügelt. Die hat ihn mit dem Knie in die Rippen rein. Und also die war wirklich griffig. Und die hat ihn auch nicht respektiert, weil das ein sehr, sehr freundlicher Bluepiller ist quasi, der nicht in der Lage ist, einer Frau die Stirn zu bieten quasi. Also mich würde beispielsweise keine Frau auf diese Art und Weise schlagen. Ich strahle das aus, dass das mit mir nicht funktioniert. Aber wenn man das nicht ausstrahlen würde, dann nehmen die sich das raus. Und wie gesagt, diese Single-Mütter kann ich euch aus meiner Erfahrung, ich will die auch nicht alle verallgemeinern, weil es mag ja die ein oder andere Single-Mutter geben, die ist unfreiwillig Single-Mutter. Also die hat sich nicht von ihrem Mann geschieden. Das muss man natürlich dann besonders, diesen Einzelfall muss man dann besonders bewerten. Da möchte ich auch eine Lanze für brechen. Also wenn sie jetzt eine Single-Mutter ist, beispielsweise, also wenn sie jetzt eine Frau ist, die verheiratet war oder die einen Mann hat und hat ein Kind. So. Und jetzt, dieser Mann ist beispielsweise Soldat und kommt aus dem Auslandseinsatz nicht mehr zurück. Dann muss man ehrlicherweise sagen, okay, diese Frau hat den Mann nicht geschieden, das ist ein anderer Grund, also beziehungsweise das ist ein anderer Werdegang, und den muss man auch anders bewerten, würde ich tatsächlich sagen. Auch dennoch möchte ich da nicht ran, gibt es genug andere Männer, die das machen würden, aber ich würde mit dieser Frau nicht so hart ins Gericht gehen, würde sie nicht so beurteilen, wie ich das mit den anderen mache, die sich haben von ihrem Mann trennen lassen. Und jetzt zum Abschluss noch eine vierte heftige Geschichte, möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Als ich ja den Entschluss gefasst habe, Mitte letzten Jahres, dass ich mich von meiner Freundin trenne, ging ja mein Wohnungssuchmarathon los. Und das ist richtig krass. Das ist wirklich, diese Geschichten kann nur das Leben schreiben, das geht gar nicht anders. Und da war es so, dass ich natürlich dann losgefahren bin, habe mir Wohnungen in Nachbarorten, ging es erstmal für mich, dass ich erstmal in Nachbarorten wohnen wollte, auch wegen der gemeinsamen Hunde. So, deswegen mache ich auch nochmal ein Video, schafft euch niemals was mit einer Frau gemeinsam an. Schafft euch was an für euch und fertig. Und alles, was ihr euch mit der Frau gemeinsam anschafft, darf nicht mehr wert sein als hier so ein Kugelschreiber. Den müsst ihr einfach so, wenn die Frau nicht mehr ist, den Kugelschreiber hinterherwerfen, fertig. Das geht aber nicht, wenn ihr Lebewesen, Kinder, noch krasser. Also ich habe das jetzt mit Hunden erfahren, das hat mir gereicht. Also wie die sich verhalten hat mit den gemeinsamen Hunden, wie sie das gamet, wie sie das als Druckmittel gegen mich nutzt, um mich zu manipulieren, das ist schon krass. Also ich kann jeden Mann verstehen, der da mit Kindern irgendwie noch heftigere Geschichten erlebt. Und wie gesagt, das ist krass, was die Frauen durchziehen. Und deswegen konsumiert die Red Pill jeden Tag. Verinnerlicht dieses Wissen, und wenn ihr da drin seid, dann müsst ihr da durch, es hilft nichts, es ist einfach so, aber geht nicht wieder rein. Deswegen finde ich es auch lächerlich, wenn Leute schon einmal geheiratet haben oder Leute, die gleiche Frau nochmal heiraten, aber da mache ich auch nochmal ein Video drüber, das ist ja, die haben ja völlig den Verstand verloren, da habe ich völlige Verständnislosigkeit für, dass man jemanden geheiratet hat, sich von dem trennt und nach vier Jahren meint, okay, wir versuchen es nochmal, ich heirate die gleiche Person nochmal, hier, also nicht mit Coach Magic. Also das ist für mich völlige, da hat man seine Mündigkeit, da ist man entmündigt, wenn man das getan hat, hat man seine Mündigkeit abgegeben. Das ist, mit diesem Menschen brauchen wir gar nicht mehr reden. Also aus meiner Perspektive. So, was ich erzählen wollte bei der Wohnungssuche. Ich habe ja auch in einem Dorf gewohnt quasi und hier im Raum Hannover und wollte dann ein Dorf weiter, habe ich mir eine Wohnung angeguckt, und jetzt kommt der Hammer. So, die Mieter, die noch da waren, haben mir dann die Wohnung gezeigt. Und das war ein junges Paar mit einem 3 Wochen alten Baby. So, und jetzt hat sich rausgestellt, die trennen sich gerade. Sie auch, so eine, naja, die hätte so ein Instagram, so eine möchtegern Instagram-Tante sein können, mit einem Arm tätowiert, schön schlank, großen Vorbau. Also sie sah attraktiv aus, aber ich konnte auch den Wahnsinn in ihren Augen sehen. So, und 3-4 Wochen altes Kind auf dem Arm, und die beiden trennen sich gerade. Wie kann das sein? Die hatten 4 Wochen altes Kind auf dem Arm und die trennen sich. So, und dann haben sie mir erzählt, ja, es geht nicht mehr. Also der gleiche Grund, der gleiche wie bei mir, hat er mir dann auch erzählt, als er mit mir dann im Garten war. Ja, die sieht nichts ein, die macht nicht mit, die macht nur Probleme. Hat auch mir gesagt, ich habe keine andere Wahl. Sagt er, ich kann nicht anders. Ich komme von der Arbeit, die macht nur Probleme, die ist nur unzufrieden, sagt er, die hört auf nichts. Sagt er, es geht gar nicht anders. Und jetzt will sie auch noch die Trennung. Also sie wollte dann die Trennung von ihm. Und das Krasse daran ist jetzt, dass wir uns ja auch unterhalten haben, dass ich Immobilienmakler bin. Und dann sagte sie gleich, ja, und wenn ich was hätte für sie wiederum, und jetzt kommt der Hammer, ihre Miete würde ja jetzt das Arbeitsamt bezahlen. Da hab ich gedacht, es ist unglaublich. Sie geht also sehenden Auges, kann sie sich von diesem Mann trennen, mit einem 4 Wochen alten Baby, weil sie genau weiß, der Staat zahlt jetzt alles für sie. Sie kann einfach gehen. Der Staat zahlt ihr jetzt die Wohnung, er zahlt ihr jetzt was zum Leben, er zahlt ihr jetzt was fürs Kind plus Kindergeld und der Mann muss Unterhalt zahlen. So, was will sie mehr? Sie muss sich mit dem Mann also quasi gar nicht arrangieren, weil sie den Umweg nehmen kann. Also sie kann den Umweg nehmen, auf die Ressourcen der anderen Männer zuzugreifen. Also wie ihr wisst, ist ja der Großteil des Steueraufkommens wird hier von Männern entrichtet. Ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall mehr als der Anteil von Frauen. Und somit greift sie indirekt quasi wieder in den Geldbeutel von anderen Männern. Und wir haben gar keine Wahl, ich muss ja meine Steuern zahlen. Ich würde es nicht machen, wenn man mich nicht dazu zwingen könnte, aber ich muss sie ja aktuell zahlen, also zahle ich sie. Und auf diesem Weg greift sie halt auch in meinen Geldbeutel und zieht halt einfach weiter. Sie ist nicht auf den individuellen Mann in diesem System angewiesen. Und das ist ein großes Problem mit diesem ganzen Netz und doppelten Boden und Sozialsystem, was ich hier sehe. Andernfalls hätte sie ihren Mann natürlich anders respektiert und hätte sich auch mit ihm irgendwie verständigen müssen. Und kann nicht einfach das Kind nehmen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache was Eigenes. Sie macht ja auch nichts Eigenes. Sie geht ja definitiv nicht ihren eigenen Weg. Sie geht ja den Weg, den andere für sie geebnet haben, schon wieder. Sie geht in ein Sozialsystem rein. Und da sitzt du dann drin als Single-Mutter. Und wartet wiederum auf den nächsten, Blue-Piller, der sie davon erlöst. So, das hätte damals ich sein können. Ich wusste es damals nicht besser. Und deswegen auch nochmal zum Abschluss mein Rat, je älter die Frauen werden, umso erfahrener sind die, also umso kälter, erfahrener und ressourcenorientierter sind sie. Also wenn ich jetzt eine Frau kriege, die 18 ist zum Beispiel oder 19, die hat noch nicht den Fokus auf Ressourcen. Wie auch, das hat die noch nicht verinnerlicht. Die weiß noch nicht, wie die Welt funktioniert. Und sie interessiert sich auch nicht wirklich für Ressourcen. Sie interessiert sich für den Mann an sich. Ich hatte schon mal mehrere jüngere Freundinnen. Kurzzeitig, mal eine 1,5 Jahre, mal eine 6 Monate. Immer nur so kurze Zeiträume. Aber die interessieren sich dann wirklich für mich als Mann. Für nichts anderes. Die interessieren sich für das, was ich ihr im Schlafzimmer bieten kann. Die interessieren sich für meine Dominanz, für meine Erfahrung, für all diese Dinge interessieren die sich. Und das finden die super. Und alles andere, da haben die noch gar keinen Sinn für. So, wenn die dann aber 21, 22, 23, 24, 25 werden, werden die schon berechnender. Das Kalkulieren geht quasi los. Wenn die erst über 30 sind, Wahnsinn. Dann wollen sie irgendeinen Mann locken. Also dann wollen sie irgendeinen Mann für sich festtackern. Dann werden die sehr schnell schwanger, setzen die Pille ab und erzählen euch auch nicht die Wahrheit darüber. Also ich habe da vieles, vieles gesehen und auch vieles von Frauen erfahren und so weiter, was ich da gesehen durfte und musste, hat mir dahingehend die Augen geöffnet. Und deswegen ist mein Rat beispielsweise, also ich weiß jetzt, wenn ich eine 19-Jährige kennenlerne, das kann man auch nicht verallgemeinern, die kann auch schon auf Ressourcen aus sein und so weiter, aber in der Regel wollen die noch nicht schwanger werden. In der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber normalerweise wollen diese jungen Mädchen auf gar keinen Fall schwanger werden, weil die haben ja noch diesen ganzen indoktrinierten ich will und muss Karriere machen, Wahnsinn im Kopf. Also die wollen noch studieren und die wollen sich noch selbst verwirklichen und die wollen alles aber und noch keine Kinder. Im Normalfall. So. Während die 30-Jährige, die 32-, 33-Jährige, die noch keine Kinder hat, zum Beispiel der Torschlusspanik, wenn ihr jetzt der jeweilige Mann seid, den die gerade in ihre Griffel kriegt und den sie auch ausgewählt hat, den man in die Griffel kriegen möchte, und ihr lasst das zu, dann wird die euch in kürzester Zeit wird die schwanger. Weil die weiß, dass ihre biologische Uhr tickt und wenn die das Gefühl hat, ihr seid jetzt ein richtiger Provider, also ihr seid der richtige Beta, den sie gut manipulieren kann, dann tütet sie den ein. Und das ist halt andersrum. Ich weiß halt, wenn ich ein 19-jähriges Mädchen kriege, sieht die mich als Alpha. So, die sieht in mir einen harten Alpha-Typen, auf den die Bock hat, mit dem die ins Bett gehen will. Das ist für mich auch viel interessanter. Ich will kein Beta-Provider sein. Und ich weiß inzwischen, wo da die Nuancen sind und worauf ich achten muss. Das heißt, ich hatte beides schon. Ich war schon Beta-Provider für Frauen, ich war schon Alpha für Frauen. Ich war schon alles. Deswegen weiß ich, was ich will. Und ich will definitiv kein Beta-Provider sein. Meine Ressourcen bleiben bei mir. Es gibt nichts für Frauen. Null. Nada. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Finger weg von Single-Müttern. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns morgen, Männer. Tschüss.